Wölferadio, der VfL-Podcast mit Lenny Nero. Dort, 3-1, schöner kann man das nicht spielen. Still graphic, tight knots in the complete defense. Brilliant stuff, all is gone in for the goal of the season. Der VfL-Podcast. Ja, hallo liebe Wölferadio-Freunde, herzlich willkommen zu dieser besonderen Ausgabe. Denn aufgrund der englischen Woche ein bisschen anders als sonst und gewohnt und auch aufgrund des Anlasses auch ein bisschen anders als gewohnt, nämlich so kurz vor Weihnachten, so kurz vor Jahresende, ist es Zeit, auch mal Bilanz zu ziehen und zu fragen, wie hat denn der VfL sich geschlagen in der Hinrunde der Saison 2017-2018. Und gleichzeitig möchte ich natürlich auch die Spiele besprechen. Leipzig, klar. Aber auch, was kommt jetzt noch, nämlich der 1. FC Köln, 1. FC Nürnberg. Da habe ich mir einen passenden Gast zu eingeladen, fast schon traditionell, wenn es darum geht, eine Hinserie oder eine Halbserie zu bewerten. Und deswegen begrüße ich hier den Sportredakteur vom Kickersportmagazin, Thomas Siete. Hallo Thomas. Hallo Lenny, grüß dich. Wir steigen natürlich nochmal ganz aktuell ein und beschäftigen uns mit dem Spiel gegen RB Leipzig. Für dich unterm Strich ein Punktgewinn oder hat man doch dann zwei vergeigt hinten raus? Also ich glaube, jeder Wolfsburger wird mit dem Gefühl in die Kabine gegangen sein, dass da deutlich mehr drin war, auch wenn es lange Zeit nicht danach ausgesehen hat. Aber hinten raus, und auch das ist eine neue Qualität des VfL, dass diese Fitness offenbar mittlerweile da ist, hätten die das Spiel gewinnen müssen. Und da waren so viele Chancen dabei, Origi nur alleine zu nennen, sodass es hinten raus bitter ist, unterm Strich aber durchaus verdient, weil die erste Halbzeit gehörte eher zu den schlechteren, unter Martin Schmidt zumindest. Trotzdem haben wir ja diese gewaltige Zahl an Unentschieden zu verzeichnen in der Halbserie. Was meinst du, fällt uns das irgendwann nochmal negativ vor die Füße? Also grundsätzlich kann man ja mit Unentschieden in München und Leverkusen und auch Schalke glücklich sein, das hätten auch Nullpunkte werden können. Deswegen sind die Unentschieden jetzt nicht nur ein großes Problem, aber hätte man zumindest 5 der 10, glaube ich, sind es der 10 Spiele gewonnen, sähe es schon deutlich besser aus und man könnte auch in andere Richtungen mal gucken. Auf die Füße fallen, wenn du das mit Blick auf den Tabellenkeller meinst, wird der Mannschaft, glaube ich, nicht, weil dafür spielt sie zu gut, ist zu stabil und dürfte aus meiner Sicht zumindest in diesem Jahr nichts mit dem Abstiegskampf wirklich zu tun haben. Zum Thema Stabilität und Kontinuität komme ich gleich auch nochmal, aber lass uns mal so ein bisschen rückblickend einsteigen. Zu Saisonbeginn, erinnere ich mich, haben wir ja beide auch schon im Trainingslager mal zusammengesessen und ja, so rundherum war auch zu spüren so eine gewisse Skepsis, was so den weiteren Weg mit Andries Jonker angeht. Warum hat man trotzdem nichts getan von Vereinsseite aus, wenn das so alles so wahrnehmbar war, so rumgewabert ist, dieses Gefühl, dass mit Andries Jonker das vielleicht doch nicht das Richtige ist? Was glaubst du? Also ich würde es dem Club gar nicht insofern vorwerfen wollen, als man versucht, da irgendwie Kontinuität reinzubringen. Nur Kontinuität macht nur dann Sinn, wenn's passt. Und die haben halt gehofft, dass es passt. Sie hatten da einen Trainer, der den Club vermeintlich gerettet hat, wobei ich das auch immer so ein bisschen in Frage stellen würde, wenn ich alleine das letzte Saisonspiel in Hamburg sehe, in dem sich Andries Jonker aus meiner Sicht ganz klar vercoacht hat und den VfL dann tatsächlich in diese Relegation geführt hat. Dann war die Hoffnung, dass das alles funktioniert, dass man eine neue Mannschaft aufbauen kann mit dem Trainer. Allerdings gab es schon, und das hat der Verein dann nicht sehen wollen oder falsch eingeschätzt, gab es damals schon Probleme zwischen Jonker und der Mannschaft, zumindest was die Atmosphäre innerhalb des Teams anging, dass da einige Spieler nicht ganz glücklich waren mit ihm. Und das hat sich auch nicht aufgelöst in der Vorbereitung und schon gar nicht dann in den ersten Spielen, sodass diese Probleme bekannt waren, nicht gelöst wurden. Und dann war es nur folgerichtig, dass man sich trennt, auch wenn es nach 4 Spielen einer langen Vorbereitungszeit schlecht ist, weil damit war eigentlich schon sehr, sehr früh klar, kommt ein neuer Trainer, der fängt bei Null an, der bringt seine eigenen Ideen rein. Und bräuchte eigentlich eine Vorbereitung selbst, um das Ganze in Schwung zu bringen. Und im Grunde genommen hat man sehenden Auges diese Hinserie verschenkt und steht jetzt dort, wo man steht. Und damit ist in Wolfsburg jetzt aktuell auch niemand glücklich. Du hast es angesprochen, die Auftaktspiele in die Saison, klare Niederlage gegen Dortmund. Da ist mir noch das Zitat von Jonker in Erinnerung. Er hätte nicht gedacht, dass die Dortmunder Spieler so viel besser sind als die Wolfsburger. Danach glücklicher Sieg in Frankfurt, Unentschieden Hannover und dann eine Niederlage in Stuttgart, ja, mit eigentlich einer desolaten Leistung. Ja, und dann war er weg, der gute Andris Jonker. Warum hat man erst dann reagiert, wenn die Tendenzen doch vorher schon irgendwie so klar waren? Im Grunde genommen war er für Leute, die da hin und wieder reinhören in den Club, war er nach dem Spiel gegen Dortmund eigentlich schon erledigt. Danach war er ein Dead Man Walking. Jeder wusste, dass das nicht lange gut geht. Im Grunde genommen haben viele beim Blick auf den Spielplan gesagt, nach dem Bayern-Spiel ist er weg, dass er dann so früh sogar geht. Das hat dann auch so manchen überrascht. Aber im Grunde genommen war auch intern nach dem Dortmund-Spiel bereits der Daumen gesenkt und dann war es eigentlich nur noch ein Warten darauf, dass die Ergebnisse das hergeben, dass man ihn entlassen kann. Da kam so ein Spielchen Eintracht Frankfurt, das eigentlich fürchterlich schlecht war und das wirklich nur mit wahnsinnig viel Glück 1-0 gewonnen wurde, kam ungelegen, kommt in den Sieg nie, aber wenn man sich vom Trainer trennen will, war das zumindest nicht ganz, ganz passend. Aber die Klarheit, dass das nicht mehr lange gut geht, war eigentlich nach Dortmund schon gegeben. Zumal sich die Dortmunder Leistung im Laufe der Hinserie dann auch relativiert hat. Da einmal nachgefragt, weil der Begriff von dir, Dead Man Walking, das ist ja schon ordentlich. Die Frage dann natürlich, klingt es so, als ob das Ganze eher eine politische Dimension gehabt hätte? Also im Grunde genommen, so hat man es gehört, hatte Jonker selbst schon während der Vorbereitung das Gefühl, dass er nicht die volle Rückendeckung genießt, hat es dann möglicherweise durch sein Handeln auch ein wenig verkompliziert, als es darum ging, Spieler zu verpflichten und was nach seinen Vorstellungen war. Aber klar war, dass diese Leistung und Dortmund war ja im Grunde genommen nur die Folge der Vorbereitungsspiele, als die Gegner besser wurden, wurden die Leistungen immer schlechter. Wenn ich an Newcastle denke oder Florenz, da hat der VfL auch schon nicht gut gespielt. Dortmund war dann die Fortsetzung, auch im Pokal in Norderstedt war es schlecht. Also das hat sich alles entwickelt und das nicht zum Positiven. Und dann war es nur klar, dann lieber ein Ende mit einem Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Und dann muss man sich halt nach 4 Spielen trennen, auch wenn das dann auf die handelnden Personen in Wolfsburg natürlich kein gutes Licht wirft. Dann kam Martin Schmidt, völlig anderer Typ, anderer Trainertypus auch. Wenn jemand so wie du, der dich da dran ist, das mal bewertet, was unterscheidet die beiden denn, also so insgesamt gesehen? Eins muss man auf jeden Fall feststellen, das, was Andris Jonker nie so richtig hinbekommen hat, weil er schon auch eine gewisse Distanz zu seiner Mannschaft gepflegt hat, ist wirklich diese menschliche Ebene zu den Spielern zu finden und dadurch auch einen Teamgeist erwachsen zu lassen, von dem der VfL jetzt stärker profitiert, als es lange zuvor der Fall war. Also diese psychologische, mentale Ebene, die bedient er sehr, sehr stark, Martin Schmidt, was sich dann wirklich auch auf dem Feld widerspiegelt, was sich dann in Ergebnissen widerspiegelt, indem man in den letzten Minuten noch Punkte holt. Und da hatte Jonker schon eine gewisse Distanz aufgebaut zu Teilen der Mannschaft und das macht Schmidt vom ersten Tag an gut und hat da ein bisschen Zeit gebraucht, hat an diversen kleinen Rädchen gedreht und mittlerweile sieht auch dieser Kader, der zu Saisonbeginn im Grunde genommen sehr, sehr dürftig aufgestellt schien, wirkt jetzt mittlerweile ganz anders, wenn ich sehe, was Schmidt auch für Ideen hat, die erstmal kurios anmuten, wenn er Yannick Gerdt auf den offensiven Flügel stellt, aber es funktioniert dann, weil er den Leuten vertraut. Und die zahlen diesem Trainer, so scheint es zumindest, auch gerne zurück. Nach der Relegation hieß es auf der Vereinsseite aus, dass man sehr viel auf den Prüfstand stellen werde. Da sind auch einige Maßnahmen getroffen worden. Wenn du da jetzt mal drauf guckst, gab es denn sonst noch einen Lerneffekt aus der Relegation, den du beim Verein festgestellt hast? Also zumindest erstmal den Lerneffekt, dass sie jetzt sagen, nachdem sie diesen Umbruch im Sommer bewältigt haben, dass sie jetzt diesem Kader vertrauen wollen. Das ist schon mal ganz wichtig, dass der Spieler dieses Vertrauen auch spüren und nicht pausenlos das Gefühl haben, hier passiert sowieso bald was und ich bin weg und auch, dass man Spieler hat, die nicht sofort wieder weg wollen. Und das ist schon mal ganz viel wert. Ich wüsste jetzt aus dem Kader, aktuell fallen mir nicht viele ein, bei denen ich mir sicher wäre, die würden lieber heute als morgen den Club verlassen. Und das war vom halben Jahr, war das noch ganz anders. Trotzdem haben wir in der Hinserie sehr, sehr viele Leistungsschwankungen zu verzeichnen gehabt. Zuletzt zum Spiel wie gegen Hamburg mit nur einem Torschuss quasi. Dann hat man riesige Probleme im Spiel gegen RB Leipzig. Und am Ende spielt man die fast gegen die Wand oder an die Wand und hat riesen Torschancen. Was glaubst du, warum ist das Gebilde VfL Wolfsburg noch nicht so stabil? Was fehlt noch? Also grundsätzlich würde ich erstmal sagen, Martin Schmidt fehlt eine komplette Vorbereitung. Also wenn das irgendwie Sinn machen soll, und das machen alle Bundesligisten vor einer Saison, sind die wochenlang irgendwo unterwegs und studieren was ein und trainieren und sind zusammen und reden und machen und tun. Das fehlt ihm natürlich. Der hatte zwei Länderspielpausen und da musste er versuchen, irgendwie Einfluss zu nehmen auf die Mannschaft, die vorher im 4-2-3-1 in die Saison gestartet war. Dann plötzlich hieß es beim Spiel in Frankfurt, die Dreierkette oder das 3-5-2 oder 3-4-3, wie sie es dann gespielt haben, sei das Maß aller Dinge für diesen Kader, weil die Flügelspieler fehlten. Dann kam Schmidt und ist wieder zurück zum 4-2-3-1 und versucht, dieses Fehlen von geeigneten Flügelspielern zumindest zu umgehen und macht das gut mit Yunus Malli und richtet das alles ein bisschen anders aus. Aber das ist natürlich, das erklärt aus meiner Sicht schon die schwankenden Leistungen, dass das alles noch nicht zu 100% stimmig ist. Und trotzdem sage ich, hat der VfL jetzt alleine gegen Mönchengladbach Spiele gezeigt, die ich ihm vor 3-4 Monaten im Leben nicht zugetraut hätte. Der Umbruch beim VfL ist ja auch untrennbar verbunden mit dem Namen Olaf Rebbe. Der hat ja jetzt Einjähriges gehabt bei uns. Du hast das auch in einem Artikel entsprechend bewertet. Du hast dazu einen Artikel verfasst. Welche Schulnote würdest du Olaf Rebbe denn geben nach dem einen Jahr jetzt in verantwortlicher Position bei uns? Eine Schulnote, das ist schwer. Also, anfangs, wenn man sagt, super, Draxler verkaufen, Rodriguez verkaufen, Gustavo verkaufen, alles Leute, die weg wollten und mit denen er sogar auch noch richtig Geld gemacht hat, das ist schon mal eine gute Leistung. Den aktuellen Kader würde ich sagen, jetzt schon abschließend zu bewerten, das fällt schwer. Anfangs sah es so aus, als wäre das zwar der große Umbruch da gewesen, aber im Endeffekt hätte man nur ausgetauscht und es hätte sich nichts bewegt. Mittlerweile, wenn man Spieler sieht wie Felix Udukay und wirklich das Gesamtkonstrukt betrachtet, wirkt es harmonischer als vorher, das ist schon mal gut. Olaf Rebbe hat natürlich auch seine Fehler gemacht, das habe ich auch geschrieben, dass er gerade in der Öffentlichkeit noch nicht diese Souveränität hat, die ein Klaus Allofs zum Beispiel an den Tag gelegt hat, aber der versucht ja schon zu lernen und diverse Fehler nicht mehr zu machen. Messen muss man ihn an den Trainerentscheidungen, da war es im Grunde genommen ein Fehler im vergangenen Winter an Valerian Ismail festzuhalten, obwohl es auch damals schon Zweifel gegeben hat. Auf jeden Fall haben sie zwei Siege vor der Winterpause gehabt und hätte er dann als Neumanager und Allofs Nachfolger direkt Ismail rausgehauen, hätten auch alle gesagt, was will der denn hier, es läuft doch gerade. So gesehen war es nachvollziehbar, dass sie versucht haben, mit ihm das weiterzumachen. Dann kam die Jonker-Wahl, die alleine seine Idee war. Da kann man von halten, was man will. Sie sind zumindest drin geblieben. Das stand in Frage und das haben sie geschafft. Unter welchen Umständen, das muss man dann anders betrachten. Ich sage, Jonker war nicht die optimale Wahl, aber das weiß man auch immer erst im Nachhinein. Dann hätte man sich im Sommer trennen müssen. Das haben sie auch nicht gemacht. Und jetzt die Wahl Martin Schmidt scheint zu passen. Um auf die Frage zurückzukommen, welche Note hat er? Ich würde aktuell, wenn er sich auf Platz 15 übernommen, jetzt ist der VfL Elfter, sind die kleinen Schritte, geben wir ihm eine 3 und ich glaube, das ist dann auch fair bewertet. Wir haben eben schon über ein paar Spielernamen gesprochen. Welcher Spieler ist denn dein Spieler der Saison bislang? Wer hat dich da am meisten überzeugt oder vielleicht auch überrascht? Eindeutig Felix Udukay, bei dem ich alle Anlagen sehe, die ihn möglicherweise wirklich mal zum Nationalspieler werden lassen. Ein total geerdeter Junge, eine überragende Physis, ein topmoderner Verteidiger, den man wirklich für wahnsinnig kleines Geld für 1 Million von 68 München geholt hat. Wahrscheinlich könntest du ihn jetzt schon in der Winterpause für sehr, sehr viel mehr Geld nach England oder sonst wohin verkaufen. Wenn es wirklich stimmt, dass er in seinem Vertrag keine Ausstiegsklausel besitzt, dann wird der VfL da entweder noch sehr lange große Freude an ihm haben oder sie werden ihn für viel Geld verkaufen, wenn er diese Entwicklung fortsetzt. Und momentan macht er überhaupt nicht den Eindruck, als wäre das nur irgendwie eine Eintagsfliege. Das wirkt schon sehr komplett, wie er auftritt. Wer dich kennt, der weiß auch, dass du es mit dem ersten FC Köln hältst und ausgerechnet das letzte Spiel gegen den... Das ist gerade ganz schlecht. Ich habe gefragt, wer dich genau kennt, der weiß ja, dass du es mit dem ersten FC Köln hältst. Ich hab verstanden. Ja, ich weiß. Hab mir schon gedacht, dass du mich verarschen willst. Aber Spaß beiseite, ist ja auch ein ernstes Thema für dich. Der FC Köln, beispiellosen Absturz hingelegt in dieser Saison bisher. Wie ist das zu erklären, nachdem man ja letztes Jahr in den Europapokal noch gekommen ist? Und ja, kommt jetzt vielleicht doch ausgerechnet gegen den VfL Wolfsburg der erste Sieg zustande? Das würde ich gerne mal von dir wissen. Also es wird natürlich immer gefährlicher und je schlimmer es beim FC aussieht, desto größer wäre die Blamage für den Club, der tatsächlich jetzt als Erster in dieser Saison gegen den FC verlieren würde. Allerdings sehe ich die Gefahr für den VfL, wenn er ganz normal spielt am Wochenende, nicht, dass er gegen den FC verliert. Dafür sind auch die Verletzungssorgen viel zu groß in Köln. Für mich ist es unerklärlich, also ich habe, dass es nicht noch einmal Platz 5 werden wird, das war anzunehmen, dass es ein paar Monate nach diesem Erfolg dermaßen schlecht um den Verein stellt, das hätte ich im Leben nicht für möglich gehalten, aber es ist so und da haben viele Leute Fehler gemacht und die zwei Leute, die maßgeblich daran beteiligt waren, dass es so gut aussah mit Jörg Schmadtke und Peter Stöger, sind nun weg und deswegen fängt alles von vorne an und ob der FC da so schnell wieder hinkommt, wo er war, das wage ich jetzt erst einmal zu bezweifeln und das ist eigentlich aus meiner Sicht durchaus schade. Na komm, dann will ich dich auch nicht weiter quälen, ich rede sowieso lieber über den VfL. Ja, wie weit kommt da denn der VfL Wolfsburg in dieser Saison, wenn du mal schaust, wenn du mal eine kleine Prognose wagst und schafft man auch das Pokalspiel beim ersten FC Nürnberg da vielleicht auch noch eine Runde weiterzukommen? Was glaubst du? Also ich habe mir neulich tatsächlich mal die Tabelle angeguckt, das mache ich zwar ungern momentan, zumindest was den unteren Teil angeht, da ich aber glaube, dass der VfL mit dem Abstieg nichts zu tun haben wird, habe ich zumindest mal nach oben geguckt. Da sehe ich die ersten 6 Plätze im Grunde genommen unerreichbar, weil die Mannschaften nicht so stabil sind, aber durchaus Qualität haben. Da glaube ich nicht, dass der VfL da reinkommt, aber 7, 8, 9, ich denke in dem Bereich sollte es dann auch möglich sein, dort zu landen, auch wenn das für den VfL Wolfsburg nackt betrachtet, mit den Möglichkeiten auch jetzt noch, auch wenn es alles ein bisschen weniger geworden ist, aber immer noch Geld da ist, um einen Dimata zu holen und für 10 Millionen zum Teil auf die Tribüne zu setzen, das ist im Grunde auch das Mindeste. Und spätestens im nächsten Jahr, denke ich, sollte dann oder muss im Grunde genommen der Schritt wieder erfolgen, dass man die internationalen Ränge angreift. Aber ich denke schon, dass ein Platz im gesicherten Mittelfeld, auch das Saisonziel einstellig, muss im Grunde genommen erreicht werden. Alles andere wäre dann doch eine Enttäuschung. Mir fällt gerade ein, ich habe ganz vergessen, nach einem Tipp zu fragen, Köln gegen Wolfsburg. Was sagst du? 4-4. Wäre immerhin ein Tor besser als beim letzten Heimspiel. Ja, absolut. Absolut. Da sind auch die kleinen Schritte in Köln. Nein, normal wird es, wenn der VfL die normale Tagesform abruft, gewinnt er da 2-0, 3-0. Also alle Stürmer in Köln sind verletzt, deswegen wird da nicht viel möglich sein. Sagt Thomas Hiete, Fan des ersten FC Köln, Sportreporter beim Kicker und da zuständig für den VfL Wolfsburg. Und mit ihm habe ich gesprochen, ja, über die Hinrunde des VfL Wolfsburg und ja, die Spiele gegen Leipzig und das ausstehende Spiel gegen Köln. Und ich danke dir wie immer für deine Einschätzung. Ich danke auch. Und damit sind wir am Ende von dieser kleinen Spezialausgabe sozusagen des Wölferradios in dieser Woche. Mal gucken, ob es nächste Woche noch eine Weihnachtsausgabe geben wird. Das muss ich mal sehen nach der weiteren englischen Woche mit dem Pokalspiel gegen den 1. FC Nürnberg. Lasst euch mal überraschen, vielleicht gibt es noch ein Weihnachtsspecial. Ansonsten sage ich schon mal ho, ho, ho und danke euch für eure Treue in dieser Hinserie. Dass ihr immer weiter fleißig zugehört habt, auch wenn der Lenny ganz, ganz viel Mist manchmal erzählt hat. Vielleicht aber auch doch nicht. Ansonsten schreibt mir gerne, wie immer, eure Meinung zur Sendung, eure Meinung zum Wölferradio und das am besten auch per WhatsApp-Sprachnachricht 0157 8907 0123 ist die Wölferradio-Hotline 0157 8907 0123. Schickt mir auch gerne einen Weihnachtsgruß, wenn ihr möchtet. Ansonsten bleibt gesund. Lasst euch nicht stressen, allen Auswärtsfahrern nach Köln und Nürnberg eine gute, vor allen Dingen sichere Reise. Bringt was Zählbares mit oder auch am besten noch ein Weiterkommen im DFB-Pokal. Würde ich mich, wie wahrscheinlich alle Wölfe-Fans, sehr drüber freuen. Und deswegen, in diesem Sinne, bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL. Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht, mein